Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das Gerücht auch schon gehört habt, dass ursprünglich 5 heilige, heilige Kinder gegeben haben sollen. Das Gerücht stimmt also. Es ist die Wahrheit, kein Gerücht. Weil es hätte neben Weihrauch, Gold und Myrrhe beim Jesus am Krippel natürlich auch nach dem Motto Psalter und Harfe wacht auf Musik geben sollen. Bloß haben der Kaspar, der Melchior und der Balthasar während der Reise beschlossen, dass heilige 5 König blöd klingt und heilig 3 König gut. Und sind mitten in der Nacht davor sämtliche Kamele mitgenommen und der Sebastian mit seinem Salter und der Johann mit der Hafen sind übrig geblieben. Woher ich das weiß, habt ihr vielleicht jetzt schon vermutet, anhand von der Harfe und der Verkleidung. Ich war der 5. König. Und so habe ich mir gedacht, an dem heutigen Tag, wo die anderen 3 draußen rumlaufen und ihren Segen verteilen, gehe ins Heirat und mache dort der Musik. Ohne dich. Ein Kontakt zum Sebastian habe ich leider in den letzten 2000 Jahren verloren, im Verlauf dieser Jahre. Deswegen allein. Dafür habe ich mir extra für euch ein modernes Stückerl ausgesucht, und zwar eins von Tom Waits. Es ist allerdings so, ich kann jetzt bloß Persisch und Bayerisch. Persisch versteht dann überhaupt keiner, habe ich mir gedacht, machst du das auf Bayerisch. Und in dem Fall heißt es dann Folgerer Amtmann. Hört man das überhaupt? Diese wunderschöne Harfe. Hoffen wir es nicht. An der Mosel in dem Spitzenband, leer los an zur Nummer 10, Waterbahn steigt Richtung Innenstadt, ich stehe in dem warmen Sommerring, 16 Leute auf dem Friedhof drauf, singen Gschnänzlein am offenen Grab, Psyffer sind schon lang von leichten Schmaus, ich bin ein Vollgab, ich brich dein Hot. Flüht, flüht, Maike verflüht, Mutter ist ein Ohr, der Vater ist ein Krieg. Flüht, flüht, Maike verflüht, Mutter ist ein Ohr, der Vater ist ein Krieg. Die üblichen Textschwierigkeiten wie ein letzter Mal bei der Comedy Jam, aber der kennt das schon von mir. Der Xari schmeißt mein Maskott nach dem Set. Ich steig am Teufel auf den roten Schwanz. Der zöpfert sich, das wäre der letzte Deck. Und Schein und Spieß, ja, wirklich er kommt. Nur deiner ganz von ist von Toni. Er spotzt auf das und gelben Kette los. Ich war rasen mit der Frau von Toni. Vom Steiger darf ich auf mein Fahnen aus. Flüht, flüht, Maike verflüht, Mutter ist ein Ohr, der Vater ist ein Krieg. Flüht, flüht, Maike verflüht, Mutter ist ein Ohr, der Vater ist ein Krieg. Graue Bettwisch und ein Schlachthofführer, ich stoß in so eine Sketcher auf, halb 8. Zur Fleischbeschau mit einer Sauna am Jahr, für 100 Mark noch für den Tag zur Nacht. An einem Moser in einem Spitzenband, Neon Rosa und zwei Nummern zehn. Wart am Bahnsteig Richtung Innenstadt, ich stehe mit dem Namen Sommerin. Flüht, flüht, Maike verflüht, Mutter ist ein Ohr, der Vater ist ein Krieg. Flüht, flüht, Maike verflüht, Mutter ist ein Ohr, der Vater ist ein Krieg. Flüht, flüht, Maike verflüht, der Vater ist ein Ohr, die Mutter ist ein Krieg. Flüht, flüht, Maike verflüht, Mutter ist ein Ohr, der Vater ist ein Krieg. Vielen, vielen Dank. Ich werde es bis zum nächsten Mal ein bisschen besser üben, dann machen wir das komplett und flüssig. Ich habe dieses Teil erst seit Weihnachten, habe ich mir selber geschenkt. Ist eine Autohaupt, falls irgendwelche Experten da sind, die jetzt sagen, der halt das Ding falsch, dann haben die recht. Bloß, ich habe das also vor Weihnachten schon mal gemacht in der korrekten Haltung und da sehe ich überhaupt nicht, wie wo diese Knöpfe sind und habe die gar nicht gefunden. Also heute waren auch bloß ein paar falsche dabei. Beim letzten Mal habe ich viele nicht gefunden. So, jetzt aber zu was ganz anderem. Ich mache bei solchen Auftritten immer ein langes und ein ganz kurzes Lied. Und das ganz kurze Lied heute hat als Ausgleich dafür, dass es so kurz ist, ein langer Titel. Das heißt nämlich, in jedem Bürger steckt der Bürger oder die erschreckliche Geschichte einer Mordtat, so geschehen in der oberbayerischen Kreisstadt Mühldorf am Inn in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts, zu einer Zeit, als das dortige Schimpansium noch die Ehre hatte, mich zur Reifeprüfung geleiten zu dürfen. Aus der Reifeprüfung ist gar nichts mehr, aber das sagen wir jetzt nicht so laut. Das ist eine ostasiatische Schamanentrommel. Die habe ich noch nie öffentlich gespielt. Und da waren wir einig, wenn wir da die Nachbarn aufs Dach steigen. Da bin ich es noch umgeschnallt gekriegt. Ich weiß, es dauert lang für das kurze Lied, das jetzt kommt. Aber ihr seid ein geduldiges Publikum. Das ist ja wunderbar. Also, wie gesagt, das Lied heißt... Na gut, das heißt, in jedem Bürger steckt der Bürger. In jedem Bürger steckt der Bürger und der Oberamtmann Hans zersägt seine Frau mit einem Fuchsschwanz und tut den Kopf in Tiefkühltruhen ein, zwischen einem Händel und einem Jopa-Ei. Das war's schon. Das heißt natürlich, ich komme wieder, ne, bei diesem Erfolg, das ist klar.